Es gibt eine Sache, da lacht man über mich, wenn mich andere Leute so sehen. Doch das stört mich nicht. Gerade in meinem Alter muss man sehr vorsichtig sein. Passt man da nicht richtig auf, friert einem viel zu schnell was ein. Ich trage lange Unterhosen, denn mir ist saukalt. Denn ohne lange Unterhosen, da erfriere ich bald. Lange Unterhosen von Oktober bis April und manchmal auch im Mai, denn auch da ist's oft noch kühl. Mein Vater sagte mahnend: Was bist du für ein Mann? Nur Weicheier zieht im Winter lange Unterhosen an. Ich würde mich gar schämen, wenn ich welche hätt. Dann nieste er kräftig und ging wieder in sein Bett. Ich trage lange Unterhosen, denn mir ist's auch kalt. Denn ohne lange Unterhosen, da erfriere ich bald. Lange Unterhosen von Oktober bis April und manchmal auch im Mai, denn auch da ist's oft noch kühl. Man sagt, der nächste Winter, der wird sehr kalt und lang. Drum legte ich mir schon im Sommer nen großen Vorrat an. Und wird's dann wieder Sommer, mit Hitze nicht zu knapp, schneide ich die langen Unterhosenbeine einfach ab. Ich trage lange Unterhosen, denn mir ist saukalt. Denn ohne lange Unterhosen, da erfriere ich bald. Lange Unterhosen von Oktober bis April und manchmal auch im Mai, denn auch da ist's oft noch kühl. Ich trage lange Unterhosen, denn mir ist saukalt. Denn ohne lange Unterhosen, da erfriere ich bald. Lange Unterhosen vom Oktober bis April und manchmal auch im Mai, denn auch da ist's oft noch kühl. Und manchmal auch im Mai, denn auch da ist's oft noch kühl. Oder im Juni, oder im Juli. Dankeschön.